Jüngst berichteten Massenmedien der verschiedenen Länder über das erfolgreiche Stattfinden des internationalen Flugfestivals für Völkerfreundschaft Wonsan 2016 in der DVRK. Die Nachrichtenagenturen TASS und Ria Novosti, die Zeitungen Izvestia, Nezavisimaya Gazeta und Kommersant sowie der TV-Sender Zvezda in Russland, die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, die Zeitung in Hongkong South China Morning Post, die spanische Nachrichtenagentur EP, die Zeitung in Singapur Straits Times, der TV-Sender in Myanmar, die französische Nachrichtenagentur AFP, die Nachrichtenagentur AP und die Internet-Homepage Yahoo in den USA berichteten ausführlich über das internationale Flugfestival für Völkerfreundschaft Wonsan 2016 mit den Titeln wie Erstes Flugfestival in Korea und eigenartige Luftbühne.